Ja, der Boss am Apparat. Ja, hallo, hier ist wieder Florian von Tideflow.de. Ich wollte mal fragen, ob es dieses Jahr vielleicht klappt mit unserem Interview. Ich hab ja angefragt. Nein. Warum nicht? Bruder, warum eigentlich nicht? Weil er ein kleiner Nuttensohn ist. Okay. Weil mir zu Ohren gekommen ist, dass du immer noch ein kleiner Nuttensohn bist. Ihr demonstriert gegen Waffen, ich demonstriere meine Waffen. Bitch, Boss und Banger sind zurück, um Rapper niederzuklatschen. Um morgens wach zu werden, piss ich an ein Starkstromgitter. Dann mach ich mit dem Schwarzkopf Fitner wie Adolf Hitler. Wenn wir mal abkratzen, dann dein Blut, das an der Stoßstange klebt. Loyalität rein wie die Koksqualität, diese Rapper. Vor der Kamera alle Mann hart, aber danach am Dicksacken. Sauna in Dubai, ihr seid bei Araber im Schwitzkasten. Ich bin am Polen wie ein Motherfucker, Stapelscheine. JPG bedeutet auch in harten Zeiten gerade bleiben. Alles tun, damit ich keine Geldsorgen mehr. Solange es Cash abwirft, wie Jordan Belfort auf der Yacht. Moralisch irgendwo zwischen Wettbetrüger und Sektenführer. Was bei mir so ansteht? 100 Bitches vor der Backstage-Tür. Yeah. Alles Gold, Digga. Yeah. Sie wollen mein Gold, Digga. Ich kipp den Text mit neuen Fingern, der 10. ist am Gold-Trigger. Full Clip in die Beretta. Es gibt Gunshots voll in dein Face. Voll in dein Face. Wir sind Kiki Gangbanger. Das ist J zu dem B, zu dem G. JBG, es wird Zeit, dass die Szene wieder weiß. Wir sind heiß. Ich werd immer Teil von JBG sein. Deshalb sagt ich zu Carlo Cooks mit Sonny Black nein. Back auf der Street und zum letzten Mal als Team. Wir sind eins. Der Staat will uns im Sicherheitstrakt. Fitness war gestern, jetzt wird Fitner gemacht. El Almani, der Banger Farid, ballert sich Rotex-Kuren. Halb Deutschland nennt mich Armleuchter wegen meiner Rolex-Uhr. Deine Ma, nachdem ich die Hure klar mach, fick ich sie in den Arsch, denn ich wär kein guter Vater. Tabula rasa, fick dein Abitur. Ich komm mit C4 in Berührung wie ne Schachfigur. Wäre Sack Life noch Rehm, gäbe es Backpfeifen-Rin. Bitches nehmen sich nur was raus, wenn ich sie zur Abtreibung zwing. Sierra Kid sieht aus, als hätte Down sind. Doch Farid Gangbang macht lila wie blau und rot. CIA denkt, ich werd nach dem Waterboarding labern. Doch ich bin nicht Sarah Connor Schwager. Bevor am Tatort die Cops ankommen, mach ich deine Zocker-Lounge zu nem Octagon. Deutsche Rapper, ja, sie sind wieder Hartz IV. Während ich auf Kohle sitze wie ein indischer Fakir. Full Clip in die Beretta. Es gibt Gunshots voll in dein Face. Voll in dein Face. Wir sind Kiki Gangbanger. Das ist J zu dem B, zu dem G. JBG, es wird Zeit, dass die Szene wieder weiß. Wir sind heiß. Ich werd immer Teil von JBG sein. Deshalb sagt ich zu Carlo Cooks mit Sonny Black nein. Back auf der Street und zum letzten Mal als Team. Wir sind eins. Der Staat will uns im Sicherheitstrakt. Fitness war gestern, jetzt wird Fitner gemacht. Ich werd dicker Manu in Coca. Shoot aus dem SUV Schrott an. Ist SU im Koma, ich bin Alessio Stiefo. Papa lässt sich nicht im märkischen Viertel blicken, denn er macht sich ins Hemd wie bei Merch-Artikeln. Yo, ihr ganzen Trap-Newcomer spastet rum wie unter Starkstrom. Ich guck euch an mit Argwohn wie meine Chick mein Smartphone. Tatsch euch weg beim Gig, dann gibt's Gejaule im Club. Und eure Stricherfans feiern's als Killer Autotune Hope. Durch die Hut wird deine Tochter geschwängert. Fragt sie nicht Sohn oder Mädchen, sondern Boss oder Banger. Diese Fotzen von Rappern biten die Franzacken-Szene, weil sie keine eigene Handschrift haben wie Analphabeten. Wir hatten die Straßen im Griff und habe die Straßen im Griff. Bringen immer noch Jagdinstinkt mit wie ein Safari-Tourist. Wenn dieser Ali mich trifft, kriegt er einen panischen Blick und macht nen Satz nach links wie arabische Schrift. Ja, endlich Cardio für dich, Cardio für dich. Bitch. Full Clip in die Beretta. Es gibt Gunshots voll in dein Face. Voll in dein Face. Wir sind Kiki Gangbanger. Das ist J zu dem B, zu dem G. JBG, es wird Zeit, dass die Szene wieder weiß. Wir sind heiß. Ich werd immer Teil von JBG sein. Deshalb sagt ich zu Carlo Cooks mit Sonny Black nein. Back auf der Street und zum letzten Mal als Team. Wir sind eins. Der Staat will uns im Sicherheitstrakt. Fitness war gestern, jetzt wird Fitner